Die Teilnehmer der Militärparade zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung, die in Anwesenheit von Genossen Kim Jong-un feierlich stattfand, wurden am 15. April bei der Fahrt durch die Straßen in der Stadt Pyongyang von den Hauptstädten herzlich begrüßt. Auf den Dutzenden die langen Straßen überreichten die Bewohner der Stadt Pyongyang den Teilnehmern der Militärparade die Blumensträuße und Blumen und begrüßten diese von ganzem Herzen.